Hey, DJ Biene, was machen wir denn heute Abend? Hey, Icke, das gleiche wie jeden Abend. Da unten wir's auf. Wir machen mit bei der Rettung der Erde. Holai, Didel, Didel, habe die Ehre. Wir machen mit bei der Rettung der Erde. Fahrradfahren, wenig Fleisch, Hauptsache. Da unten wir's auf. Ich sitze blau vor der Tagesschau. Nur Katastrophen, wohin ich auch schau. Alaska zu warm, Mallorca zu kalt. Die ersten Palmen im bayerischen Wald. Alter Schwede, das müssen wir ändern. Wir haben Probleme in allen Ländern. Wir nehmen das lieber jetzt selbst in die Hand. Komm, wir saufen ein Bier und spenden das Land. Wir machen mit bei der Rettung der Erde. Holari, Didel, Didel, habe die Ehre. Wir machen mit bei der Rettung der Erde. Fahrradfahren, wenig Fleisch, Hauptsache. Da unten wir's haufen. Im Parlament sitzt ein komischer Haufen, die sollten viel mehr Dosenbier saufen. Der Bierpreis muss runter, das Pfand muss rauf, denn wenn der Pegel steigt, taut der Nordpol auf. Wir retten die Erde, auch Greta trinkt Bier. Friday for Friday, schreien alle hier. Und draußen wird's heiß, heißer und heißer. Ich scheiß auf den Job und werde bei der Rettung der Erde. Holari, Didel, Didel, habe die Ehre. Wir machen mit bei der Rettung der Erde. Fahrradfahren, wenig Fleisch, Hauptsache. Da unten wir's haufen, haufen, haufen, haufen, haufen, haufen, haufen, haufen, haufen. Da unten wir's haufen. Go, go, go, go. Auf.